Gut ein Jahr nach seinem Amtsantritt hat US-Präsident Bush seine erste offizielle Rede zur Lage der Nation gehalten. Vor dem amerikanischen Kongress stellte Bush seine Bemühungen im Kampf gegen den Terrorismus in den Mittelpunkt. Der 11. September war auch für das Ansehen des neuen Präsidenten ein Wendepunkt. Seitdem kann Bush auf Rekordumfragewerte verweisen. Hören Sie einen Kommentar von Siegfried Buschlüter aus Washington. Anders als bei den meisten Reden zur Lage der Nation, bei denen innenpolitische Themen den Ton angeben, stand bei der ersten Ansprache von George Bush zur State of the Union die Außenpolitik im Vordergrund, monothematisch als Krieg gegen den Terror. Das ist verständlich, ist die Gefahr weiterer Anschläge doch noch lange nicht gebannt. Gleichzeitig Bush als Kriegspräsident in der Einschätzung der amerikanischen Öffentlichkeit unangefochten. Die Anwesenheit Hamid Karzais als Ehrengast des Präsidenten war ein Symbol des Erfolgs der von den USA angeführten Militäroperation in Afghanistan. Dass der Antiterrorkampf damit nicht beendet ist, hat Bush wiederholt deutlich gemacht. Gestern Abend ging er jedoch einen Schritt weiter. Indem er Iran, Irak und Nordkorea als Achsenmächte des Bösen bezeichnete, baute er nicht nur eine neue gefährliche Front auf, sondern brachte sich selber in Zugzwang. Zwar versprach er ein besonnenes Vorgehen, enge Zusammenarbeit mit der internationalen Antiterrorkoalition, um zu verhindern, dass diese drei Länder in den Besitz von Massenvernichtungswaffen gelangen, doch ließ er keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit, nicht untätig zuzuschauen, während sich die Gefahr verdichte. Was das konkret bedeutet, blieb offen. Die Worte des Präsidenten seien nicht unbedingt als militärische Drohung zu verstehen, versicherten seine Berater. Es gebe auch diplomatische Druckmittel und Sanktionen. Genau die haben jedoch im Falle Iraks bisher versagt. Eine militärische Konfrontation scheint daher unausweichlich zu sein. Ein gefährliches Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Ungewiss ist auch, ob es Bush gelingt, auf Dauer von dem politischen Kapital zu zehren, das ihn der Krieg gegen den Terror einbringt. Seine Absicht ist klar, den Antiterrorbonus auf seine innenpolitischen Vorhaben zu übertragen. Doch das werden die Demokraten zu verhindern suchen, nicht nur wegen der Kongresswahlen in diesem Jahr, sondern weil sie eine andere Wirtschafts- und Sozialpolitik wollen. Eben keine Steuersenkungen, die vor allem den Wohlhabenden zugutekommen, keine Energiepolitik, bei der Umweltschutz eine Nebenrolle spielt. Und anders als Bush scheuen sie nicht davor zurück, Enron beim Namen zu nennen. Bei der größten Firmenpleite geht es nicht nur um den Schutz der Altersversorgung von Arbeitnehmern, die will Bush auch. Nicht nur um eine Reform der Wahlkampffinanzierung, die möchte er am liebsten vermeiden. Es geht um den Einfluss des großen Geldes in der Politik. Und letztlich um Betrug, die Bankrotterklärung eines Systems, das Gewinnstreben über alles setzt. Amerika habe nicht die Absicht, seine Kultur anderen aufzuzwingen, sagte Bush gestern Abend. Es werde jedoch immer für die Grundforderungen der Menschenwürde eintreten. Da gibt es noch viel zu tun.